Gabelbissen. So kocht Österreich. Servus und herzlich willkommen zur Folge 136 des Gabelbissen Podcast. Die heutige Folge möchte ich einem ganz speziellen Produkt, einem Lebensmittel oder man könnte fast auch sagen einem Gericht aus Österreich widmen, das wir schon öfter zu Gast hatten in diversen anderen Folgen. Wir haben es meistens klein geschnitten, etwas angeröstet, wir haben es kalt gegessen, wir haben es warm gegessen. Aber irgendwie bin ich nie so recht auf die Details dieser wunderbaren Köstlichkeit eingegangen. Vor allem, weil es in Österreich ja zig Varianten davon gibt. Die Rede ist nämlich vom Speck. Und der Speck ist etwas wahrlich Herrliches. Und den gibt es wirklich so in vielfältiger Art und Weise, dass ich mir gedacht habe, den schauen wir uns mal gemeinsam in einer Folge Gabelbissen etwas genauer an. Ja, was ist denn jetzt eigentlich der Speck? Wenn ich im Lebensmittelbuch von Österreich nachschaue, wird er wie folgt definiert, nämlich als Pökelware aus Schweinefleisch. Streng genommen aber ist der Speck jenes Gewebe, das zwischen Haut, was beim Schweindl ja die Schwarte ist, und den Muskeln liegt. Ansonsten versteht man unter Speck eigentlich eine Rohpökelware mit Fettbindegewebe da drinnen. Teilweise wird Speck, also das Gericht dann oder das Endprodukt, auch mit Schwarte gemacht, aber im Großen und Ganzen bekommt man das eigentlich ohne Schwarte. Es werden teilweise die Speckvariationen geselcht und man kann verschiedene Schweineteile dafür verwenden. Vor allem bei den Geselchten werden hier die verschiedensten Varianten genommen, wie zum Beispiel der Schinken, der Schopf, das Karree, der Bauch, der Schlögel, die Schulter und noch viele, viele, viele mehr. Es wird dann auch nach der Produktion, nach dem Teil mehr oder weniger benannt. Zum Beispiel beim Tiroler Speck gibt es den Karree-Speck, da gibt es den Schinkenspeck, da gibt es den Tiroler Bauchspeck etc. etc. Also wie gesagt, das wird nach dem verwendeten Teil dann benannt. Oft findet man beim Speck in der Bezeichnung aber nicht nur das, sondern auch Begriffe wie Bauern- oder Landspeck. Das hat jetzt mit der Herkunft eigentlich überhaupt nichts zu tun. Also wenn ihr euch im Laden einen Bauernspeck kauft, muss das nicht zwingend bedeuten, dass der auch von einem Bauern im bäuerlichen Betrieb gemacht wurde. Nein, nein, das kann man eher, wie soll man sagen, als eine Art Qualitätskriterium betrachten. Der Bauernspeck, das bedeutet zum Beispiel, dass der länger getrocknet wurde. Das heißt, er hat einen niedrigeren Wassergehalt und dadurch ist das Aroma wesentlich höher als bei einem Standard-Industrieprodukt. Wie funktioniert jetzt eigentlich die Herstellung von Speck? Das Fleisch wird zunächst gepökelt. Im Großen und Ganzen spricht man hier übrigens von der Trockenpökelung. Das heißt, es wird ohne Wasser gemacht, sondern wirklich mit dem Pökelsalz und den Gewürzen eingerieben. Und nur wenige Produkte setzen auf Nass- bzw. Spritzpökelung. Die nassen Spritzpökelung finden wir primär im industriellen Zweig. In den Betrieben, die sich eben auf Qualitätsprodukte verschrieben haben, vor allem bei den österreichischen Speckvarianten, finden wir hauptsächlich dann Trockenpökelung. Teilweise wird bei der Pökelung sogar noch auf Salpeter gesetzt. Denn der, wir können uns vielleicht erinnern, ich habe das mal in der Pökelfolge erwähnt, verwandelt sich währenddessen in das Nitrit, das wir eben brauchen zur Pökelung. Also es wird kein nitrithaltiges Salz herangezogen, sondern eben das Salpeter. Nach 3 bis 5 Wochen herum endet dann die Pökelzeit und es kommt zum sogenannten Nachbrennen. Diese Phase heißt, dass man das Fleisch eben grob vom Pökelsalz befreit. Es wird meistens gewaschen und dann trocken gedupft und danach wird das liegen gelassen. Und im Nachbrennen passiert nichts anderes, als dass die Stoffe, die schon bereits im Fleisch drinnen sind, noch besser durchziehen und ich eine noch bessere Sur erhalte. Nach diesem Schritt kommt es dann zur Trocknung und zur Reife. Es kann auch zu einem sogenannten Nachpressen kommen. Und das kann man sich so vorstellen, dass die Fleischstücke in einem Holzbottich gepresst werden. Das beeinflusst logischerweise auf der einen Seite die Form des Produkts, Man sollte das übrigens pressen, wenn es noch nicht zu trocken ist, weil dann würde es brechen. Also brechen. Es ging jetzt übertrieben. Ich meine damit, dann würde es die Haut aufplatzen, aufbrechen und das wäre dann nachher der Haltbarkeit nicht sonderlich dienlich. Also wie gesagt, es verändert die Form und auf der anderen Seite hilft es beim besseren Durchziehen der Pöckelstoffe. Das heißt, wenn ich das fest zusammendrücke, wenn die Pöckelstoffe noch mehr ins Innere des Gewebes reingepresst, dadurch erhalte ich eine schön gleichmäßige Pöckelung, was sich wiederum perfekt auf die Haltbarkeit auswirkt. Ja, und danach folgt noch ein Schritt, nämlich die Kalträucherung. Dieser Schritt kann auch noch nach der Trocknung nochmals erfolgen. Das heißt, ich habe eine Phase der Kalträucherung, dann wird es getrocknet und danach habe ich nochmal eine Kalträucherung. Kann es bei gewissen Specksorten geben, ist nicht Standard, aber wie gesagt, kann vorkommen. Speck wird in der Regel kalt geräuchert, wie bereits erwähnt, oder luftgesälcht. Letzteres bedeutet übrigens Luftsälchen. Der Speck wird bei frischer Luft getrocknet, ohne jegliche Zufuhr von Rauch. Kann man nicht überall machen, das funktioniert primär so im alpinen Raum, wo man frische Bergluft hat. Weil ja, wenn da immer die Luft durchzieht und die vielleicht jetzt nicht so sauber ist, ja, würde sich auf das Produkt nicht sonderlich gut auswirken. Und unter Kalträuchern versteht man übrigens einen Räuchervorgang, der bei maximal 20 Grad Celsius erfolgt und das Ganze passiert in der Regel gleich über mehrere Wochen hinweg. Ja, und der letzte Schritt vor dem Verkauf und Verzehr ist, dass das Ganze noch einmal ordentlich getrocknet wird. Und das macht man, um die Haltbarkeit noch mehr zu erhöhen. Desto weniger Flüssigkeit in dem Speck drinnen ist, desto haltbarer ist es. Und natürlich hat es, bereits vorhin schon erwähnt, noch eine wesentliche Auswirkung auf den Geschmack. Desto trockener der Speck, desto wesentlich mehr Aroma beinhaltet er und ja, desto köstlicher ist er. Was ihn natürlich auch um einiges teurer dann macht. Einsetzen kann man Speck eigentlich äußerst vielseitig in der Küche. Ich kann ihn zum Beispiel zum Bardieren verwenden. Wenn man es Bardieren nicht sagt, darunter versteht man das Umwickeln der eigentlichen Speise mit Speck. Zum Beispiel Hühnerbrust, wir wissen ja, wenn wir das braten oder rausdünsten, wie auch immer, das ist ja durchaus eher ein trockeneres Fleisch. Und um das zu verhindern, dass es trocken wird, umwickle ich das Ganze mit Speck und brate es so heraus in der Pfanne im Rohr. Durch das Fett vom Speck bleibt das Fleisch um einiges zarter und saftiger. Und natürlich verleiht es ihm auch noch wirklich ein wunderbares Aroma. Außerdem kann ich mit dem Speck auch noch spicken. Unter Spicken verstehe ich, dass ich Speckstücke nehme und die quasi in das Fleisch reinstecke. Spickbraten wäre da ein Beispiel. Habe ich ein Stück Fleisch und da habe ich eine Spicknadel, dann mache ich quasi ein Loch in das Fleischstück hinein und in das Loch stecke ich dann den Speck. Somit wirkt er quasi von innen und hält das Fleisch von innen aus saftig und gibt ihm halt auch noch zusätzlich ein feines Aroma. Speck dient auch noch als Basis für Schmalz oder Krammeln oder er wird auch gern als Zugabe bei Wurstwaren verwendet, da natürlich in ganz, ganz feiner, gemahlener Variante. Beziehungsweise bei ganz wenigen Fleischereien bekommt man auch heutzutage noch eine sogenannte Speckwurst. Speckwurst ist eine spezielle Variante, wo Brät mit eher größeren Teilen Speck vermischt wird und Paprika noch dazu kommt, also Paprikapulver. Das ist eine Speckwurst. Und ich kann euch sagen, auch wenn die Speckwurst offensichtlich viel von dem Produkt drinnen hat, hat die weniger Fett in Summe als eine zum Beispiel Extrawurst, weil da sehe ich es ja nicht so. Und da kommt dann wesentlich mehr rein, weil es billiger kommt, als wenn ich Fleisch nehme. Ja, und Speck kann ich auch noch als Füller für Knödel verwenden, zum Beispiel Tiroler Knödel. Oder ich kann den einfach direkt kalt essen, zum Beispiel bei der Brettlause. Da gehört ein guter Speck meines Erachtens immer dazu. Nach dem Allgemeinen zum Speck würde ich vorschlagen, schauen wir uns mal die Varianten an des Specks, die man so kaufen kann, die man so bekommt. Das einfachste wäre der sogenannte grüne Speck und da wird eben der Rückenspeck verwendet vom Schwein Und ja, das Besondere an dem ist, der ist gänzlich unbehandelt. Also da ist nichts geselcht, gesurt, wie auch immer. Grüner Speck ist einfach das Fleisch, also der Teil des Schweins ohne eine zusätzliche Behandlung. Dann hätten wir noch Surspeck. Da nehme ich auch wieder einen Rückenspeck. Und der wird mit grobem Salz und Gewürzen eingesurt, und zwar für bis zu 2 Monate. Und da wird er auch gleichzeitig zur Reife dazu belassen. Danach wieder einfach nur abgewaschen und getrocknet. Und das war's. Ein berühmtes Beispiel aus Österreich, oder zwei Beispiele hätte man da sogar, wäre auf der einen Seite der Innviertler Surspeck oder der Neusetzer Speck. Das wären eben zwei Varianten des Surspecks. Dann hätten wir da den bereits erwähnten luftgetrockneten Speck. Und der wird gesalzen und gewürzt und danach für 8 bis 10 Monate an der frischen Bergluft getrocknet. Also das dauert schon sehr, sehr lange. In der Zwischenzeit, während der 8 bis 10 Monate, wird er nicht vom Salz befreit. Nein, es bleibt alles oben. Der reift wirklich mit dem Salz und den Gewürzen. Da hat man auch einen ganz berühmten Vertreter aus Österreich, nämlich der Gurgtaler Luftzelchspeck. Ja, der häufigste Vertreter in Österreich wäre natürlich der geräucherte Speck. Und beim Fleisch beschränkt man sich hier nicht nur auf den Rückenspeck, den habe ich ja bereits vorher erwähnt, da werden ja andere Teile auch verwendet. Und von der Zubereitung ist er auch ein bisschen anders. Zunächst wird das Fleisch, der Speck, mit Gewürzen und Salz gesurt. Und bei den Gewürzen gibt es unterschiedlichste Zusammenstellungen. Da hängt es wirklich ganz, ganz stark davon ab, aus welcher Region kommt er. Kommt er aus Tirol, kommt er aus Salzburg, kommt er aus Kärnten, kommt er aus der Steiermark. Und selbst in Tirol, wenn wir zum Beispiel den Tiroler Speck als Beispiel jetzt hernehmen, da unterscheidet jeder Hof, jeder Produzent, jedes Tal hat da so seine eigenen Gewürzgeheimnisse. Und von daher kann man da nicht sagen, da gehört rein jetzt Hausnummer Pfeffer mit Wacholder und dem und dem und dem. Weil das macht jeder wirklich anders und das gibt es wirklich drastische Unterschiede, das schmeckt man schon sehr, sehr stark. Wenn ich das gesurt habe, wird das Fleisch zunächst einmal gewaschen und danach kalt geräuchert. Nach der Kalträucherung erfolgt dann ein Trocknungs- und Reifevorgang in eigenen Reifekammern. Früher war das am Berg so eigene Hütten und heutzutage gibt es natürlich da eigene Reifekammern am Hof oder halt bei den produzierenden Unternehmen. Und hier habe ich auch wieder zwei Beispiele. Eines habe ich ja bereits genannt, nämlich den Tiroler Speck. Und dann gäbe es auch noch den Gailtaler Speck, der ebenfalls in die Sparte der Geräucherten reinkommt. Ja, und last but not least hätte ich hier den gegarten Speck. Und hierfür werden primär die Bauchfleischstücke verwendet. Und da wird auch erstmalig nass gepökelt. Denn der gegarte Speck ist etwas, was eher, wie soll man sagen, durchaus mehr in der Industrie zu finden ist. Man teilweise aber auch natürlich direkt vom Bauern oder so. Aber wie gesagt, gibt es halt primär in der Industrie. Und hier wird dann nach der Sur nicht irgendwie kalt geräuchert, sondern der wird im Gegenzug heiß geräuchert oder gegart. Das kommt dann ganz darauf an, was man machen möchte. Heiß räuchern ist im Endeffekt auch eine Garmethode, da wird wirklich der heiße Rauch in die Selche reingelassen und dadurch gart das Fleisch, was wir bei der Kalträuchern logischerweise nicht haben. Beispiele hierfür wären zum Beispiel der Frühstücksspeck, Paprikaspeck, Knoblauchspeck etc. etc. Meines Erachtens, was ich herausgefunden habe, müsste der auch von vielen verwendete Bacon auch nichts anderes sein als ein gegarter Speck, weil der ja tendenziell in die Richtung Frühstücksspeck geht. Ja, und eine Sondervariante des Speck möchte ich noch besonders hervorheben, nämlich die Krammeln. Ich muss ja gestehen, lange Zeit waren Krammeln etwas, was ich nicht unbedingt mochte. Aber mittlerweile muss ich sagen, mag ich sie wieder und schätze durchaus ab und zu mal ein bisschen Krammeln. Ja, was sind denn jetzt Krammeln überhaupt? Es sind mal auf der einen Seite eine Spezialität aus dem Burgenland und die werden gemacht aus dem Bauchfilz oder Rückenspeck. Und dafür schneidet man den Speck in Würfel, Der wird dann mehr oder weniger mit Wasser auf dem Herd gestellt. Teilweise kommt auch noch Milch dazu. Das wird gänzlich mit Milch gemacht. Das Ganze wird dann erhitzt. Und im Anschluss wird das dann unter ständigem Rühren so lang gebraten, gegart, bis die Krameln Farbe nehmen und dann ist das Ganze fertig. Also klingt nicht schwer. Schauen wir uns aber später, das kann ich euch jetzt schon verraten, im Detail an, wie das genau funktioniert. Nur was für einen Sinn hat denn die Milch? Das bringt nämlich einiges. Nämlich durch die Milch, also wenn ich es nicht rein mit Milch mache, sondern Wasser mit Milch, werden die Krameln brauner. Und ich kann das Ganze mit niedriger Temperatur machen und somit das Risiko des Anbrennens auch noch verhindern. Und zusätzlich habe ich noch den Nebeneffekt, dass ich mehr Schmalz gewinnen kann, als wenn ich es nur mit Wasser machen würde. Im Grunde ist ja eigentlich bei diesem Vorgang das Schmalz das Hauptprodukt. Also ich will hier Schmalz gewinnen und die Krameln sind ja quasi dann das Nebenprodukt des Ganzen. Aber dennoch waren Krameln immer etwas ganz, ganz Besonderes und heutzutage auch wieder. Denn wenn ich mal die Preise für 100 Gramm Krameln oder 10 Decker, wie man bei uns sagt, anschaue, oder wie dann, naja, wenn man bedenkt, dass das Ganze ein Nebenprodukt ist. Aber gut, denken wir an Ripperl, da ist ja das genauso wie bei den Krameln. Aber ich habe gesagt, ganz was Besonderes, nämlich beim Sautanz. Sautanz habe ich euch ja schon mal in einer der vorigen Folgen waren erklärt, aber ist schon eine Zeit her. Aber nur kurz zur Erinnerung, Sautanz ist jener Tag, wo am Hof geschlachtet wurde und man dann halt eben weiterverarbeitet hat. Das Ganze war ja ein Fest. Und die Krameln, die waren rein dem Hofherrn überlassen. Nur dem hat man das serviert, weil das ganz Besondere sollte der Hofherr haben. Auch Krameln können vielseitig verwertet werden. Auf der einen Seite als Aufstrich. Ich kann sie aber auch genauso gut als Fülle für Knödel oder sogar Gebäck verwenden. Ich kann sie nochmal scharf anrösten und über einen Salat geben. Ich kann damit einen Sterz machen, als Zugabe zu Erdäpfeln und ja, da gibt es noch so viele andere Möglichkeiten, wie ich Krameln verwerten kann. Eine fällt mir noch ein, die möchte ich besonders hervorheben, die man noch machen kann oder von einer Firma in Österreich gemacht wird. Nämlich, es gibt sogar Schokolade mit Krameln drin. Also eine Schokolade, eine dunklere Schokolade, die mit Krameln gefüllt wurde. Die Schokoholics unter meinen Hörerinnen und Hörern können sich vielleicht vorstellen, von welcher Manufaktur das kommt. Ich gebe einen leicht dezenten Hinweis, weil ich möchte keinen Namen nennen. Es stammt von einer steirischen Schokomanufaktur, die ihren Hauptsitz in der Nähe der wunderschönen Regensburg hat. Ich nehme an, die meisten von euch werden sich schon vorstellen können, wenn ich meine. Wenn nicht, googelt danach, dann wisst ihr, welche Marke ich meine. Ich habe übrigens auch schon mal selber gekostet, die Schoko, weil ich mir das absolut nicht vorstellen konnte und ich muss sagen, das schmeckt wirklich gut. Die Krameln fallen ehrlich gesagt jetzt nicht so gravierend auf. Das ist generell bei den Schokoladen dieser Manufaktur, da werden oft, müssen wir sagen, eher kreativere Zutaten verwendet für die Fülle, wie Bergkäse zum Beispiel auch. Und man merkt es jetzt nicht so drastisch. Und genauso ist es auch bei der Krameln-Schokolade. Wunderbare Konsistenz und ich muss auch sagen, echt ein cooler Geschmack. Vorhin habe ich euch ja erzählt, wir wollen uns das genauer anschauen, wie man Krameln macht. Und das werden wir jetzt auch machen, nämlich im Rahmen des Rezepts. Denn da werden wir heute mal Krameln selber herstellen. Das ist nämlich gar nicht so schwer. Es braucht ein bisschen eine Zeit, aber der Prozess an sich ist wesentlich leichter, als man so annehmen möchte. Vor allem habe ich mir gedacht, möchte ich euch das auch erklären, da ich nicht weiß, ob man außerhalb von Österreich so einfach an Krameln kommt oder nicht. Und wenn ihr das gerne mal essen wollt, macht es euch am besten selber. Das ist, wie gesagt, nicht schwer. Wir benötigen 1 Kilogramm Speck. Und hier würde ich, wie gesagt, Rückenspeck empfehlen. 50 Milliliter Wasser, 50 Milliliter Milch und etwas Salz. Zunächst einmal müssen wir den Speck in Würfel schneiden. Da würde ich schauen, dass sie eher gröber sind und dass die circa die gleiche Größe haben. Danach kommen die in einen Topf hinein und zwar so, dass sie den Boden mehr oder weniger gänzlich bedecken. und über das gieße ich dann mein Wasser-Milch-Gemisch. Das erwärme ich dann und lasse es so lange köcheln, nicht zu stark, wirklich nur köcheln lassen, bis die Flüssigkeit generell verdampft ist. Das hat den Vorteil, dieser Prozess, dass die Krameln, das Fett, das Fleischige, was noch dabei ist, ein bisschen vorgegart wird, damit das Ganze nicht beim Braten passiert. Wenn die Flüssigkeit verdampft ist, reduzieren wir die Temperatur, und zwar relativ nach unten, und dann müssen wir ständig rühren, und unter diesem Rührprozess lassen die Krameln das Fett aus. Man spricht dann auch vom Auslassen. Und das dauert eben jetzt ein bisschen. Da wäre es vielleicht gut, wenn ihr zu zweit arbeitet. Und zwar der Rührvorgang, kann man sagen, in etwa 40 Minuten, teilweise auch ein paar Minuten länger. Das kommt dann ganz darauf an, das seht ihr dann eh, inwieweit die Krameln nämlich Farbe genommen haben. Denn man sollte so lange rühren, bis die Krameln eine schön bräunliche Farbe haben. Und das ist in der Regel nach diesen 40 Minuten. Danach nehmen wir einen Knödelschöpfer und holen die Krameln raus. Das Ganze lassen wir schön mal abtropfen. Achtung, das Fett nicht irgendwo reinrinnen lassen. Das fangen wir natürlich auf, aber wenn wir Schmalz wollen, können wir das auch dazugeben. Und wenn die dann schön abgetropft sind und die noch warm sind, würde ich die auch noch gut ausdrücken. Am besten zwischen ein bisschen Küchenpapier ausdrücken, damit man wirklich viel Fett rausbringt. Denn desto mehr Fett ihr aus den Krameln rausholen könnt, desto knuspriger werden die dann. Und das wollen wir ja haben. Also nach dem Ausdrücken müssen sie dann im Endeffekt nur noch gesalzen werden. Ja, und dann lässt man sie abkühlen. Und dann kann man sie eben so essen oder eines der unzähligen Krammelgerichte machen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich mal so Krammelgerichte machen werde, wenn es einen Gruß aus der Küche gibt. Denn da werde ich dann mal vielleicht mal Krammelbogatschal machen, einen Krammelstrudel oder ja, schauen wir, was es noch so alles Schönes mit den Krammeln gibt. Bevor ich jetzt zum Ende der Folge komme, möchte ich noch ganz kurz etwas Administratives bringen. Und zwar, euch wird aufgefallen sein, dass der Tag der Veröffentlichung der neuen Folge ja Montag war. Über die sozialen Kanäle habe ich es bereits angekündigt, aber ich möchte es auch nochmal hier in der Folge erwähnen. Den Gabelbissen gibt es ab sofort immer montags. Und zwar habe ich mir gedacht, es ist doch schön, wenn man eine neue Woche auf dem Weg in die Arbeit ist, auf dem Weg auf die Uni, in die Schule oder wo auch immer hin, wenn man das mit wunderbaren kulinarischen Köstlichkeiten verbinden kann. Und vielleicht bringt es ja dann auch was, dass ich die Folge höre und denke, ja, das könnte ich eigentlich die Woche kochen. Und ja, darum habe ich mir gedacht, starten wir doch die neue Woche mit etwas Kulinarischem und somit wird der Gabelbissen jetzt immer auf einem Montag veröffentlicht werden. Wenn ihr generell immer die aktuellen News vom Gabelbissen haben wollt, dann könnt ihr mir auf der einen Seite auf Twitter folgen, @gabelbissen.at bin ich da, oder ihr sucht den Gabelbissen im Telegram, den genauen Link zum Telegram-Info-Channel poste ich euch noch in die Shownotes rein, oder ihr könnt mich auch gerne unter Facebook liken, das ist dann einfach nach Gabelbissen Podcast suchen bei Facebook. Und ihr werdet mich auch finden. Das alles ist übrigens auf der Website gabelbissen.at verlinkt. Also ihr braucht da nicht irgendwie suchen, könnt doch das dort immer jederzeit gerne anklicken. Welchen Kanal ihr wählt, das sei euch überlassen. Federführend ist Twitter, aber dank guter Webservices wird es auch in die anderen Kanäle gepusht, so damit jeder das wählen kann, was ihm oder ihr persönlich am besten gefällt. Ja, sollte es von eurer Seite aus noch Fragen zum Speck geben oder zu den Krammeln oder sonstige Fragen, Anregungen, Wünschen, Beschwerden, dann könnt ihr mich natürlich unter den bekannten Kanälen jederzeit gerne kontaktieren. Ja, zum Schluss bleibt nichts anderes mehr über, als wie immer zu sagen, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch viel, viel Spaß beim Nachmachen der Krammeln. Bis zur nächsten Folge. Servus. Gabelbissen ist ein privater Podcast aus Österreich. Informationen zur aktuellen Sendung, Rezepte, kulinarische Beiträge und Möglichkeiten zur Kontaktaufnahme findet ihr unter gabelbissen.at.